Nein, nein, das ist absolut nicht die richtige. Absolut nicht. Was? Nicht die richtige? Du hast es ja gehört. Sie ist einfach viel zu alt. Zu alt? Hatte ich Ihnen nicht gesagt 13, höchstens. 13? Die hier ist doch mindestens 17, wenn ich Kein drüber... Kein Problem. Sie zahlen, wir liefern. Kein Problem. Wissen Sie, wie lange ich noch so einer Maus suche? Schnauze! Morgen Abend, lieber Asanov. Semyon wird Sie morgen Abend herbringen. Und dann zeigen wir Ihnen etwas ganz Exquisites. Au! Au! Verflucht! Scheiße! Oh. Kamenskaya, Anastasia, Sie brauchen eine Kur. Ja, und Sie müssen Ärztin sein. Kamenskaya. Anastasia. Ah ja, hier. Dann lege ich Sie in ein freundliches Vierbettzimmer im dritten Stock. Wie bitte? Vier? Vier Betten? Völlig ausgeschlossen. Ich komme zur Kur und nicht, um mich endgültig zugrunde richten zu lassen. Einzelzimmer, etwas anderes kommt gar nicht in Frage. Bedauere, Einzelzimmer haben wir nur ein paar. Wir vergeben Sie ausschließlich an Afghanistan-Kämpfer, Invaliden. Ich bin Invalidin. Seien Sie vernünftig, Mademoiselle. Sie sind nicht die Einzige hier, die... Warten Sie. Ganz einfach. Ich buche noch einen zweiten Kuraufenthalt. Einen zweiten was? Ich glaube, Sie verstehen mich recht gut. Hier ist Ihr Geld im Voraus. Ich nehme ein Zimmer für zwei, zahle für zwei und bleibe allein. Ich weiß nicht, ob... Und Sie brauchen natürlich keinen Beleg auszustellen. Bitte? Sorgen Sie einfach dafür, dass niemand zu mir gelegt wird, ja? Wie Sie wünschen. Zimmer 513. Ja? Marzev, ist alles bereit? Ja, klar. Das Sujet bleibt das gleiche? Wie beim letzten Mal. Eine Mutter, etwas üppig. Ja, und ihr Sohn, ihr kleiner Junge, ihr geliebter Jurotschka. Ein Junge? Das ist... Ja, ich will dieses Mal, dass er zu sehen ist. 7, 8 Jahre etwa. Das ist unmöglich. Wir können kein Kind dazu bringen, da mitzumachen. Das ist mir egal. Lassen Sie sich etwas einfallen. Ihre Sache. Sie sind die Fachleute. Also gut, wir denken uns was aus. Aber Sie können sich vorstellen, dass das was kostet. Das lassen Sie meine Sorge sein. Und nicht vergessen, das Kleid muss dem auf dem Foto genau gleichen. Was haben Sie sich bloß dabei gedacht? Wie kommen Sie dazu, solche Lasten zu schleppen bei Ihrem Rücken? Und Ihre Gefäße sehen auch schrecklich aus. Brauchen Sie? Ja. Schon lange? Viel? Schon lange und nicht wenig. Frau Kamenskaya, lassen Sie uns entscheiden, was wir als erstes behandeln. Den Rücken oder die Gefäße? Beides geht nicht. Das wird nichts. Ihr Rücken braucht Schlammbäder, Massagen, Belastungstraining, vor allem Bewegung und spezielle Unterwassergymnastik. Und das etwa 5 Stunden täglich, wenn es etwas bringen soll. Da bleibt keine Zeit mehr für eine Behandlung der Gefäße. Also, entscheiden Sie. Wir behandeln den Rücken. Ruhen Sie erst ein wenig aus. Ich gebe Ihnen eine Spritze gegen die Schmerzen. Und wenn Sie sich nach dem Abendessen besser fühlen, gehen Sie, bevor das Bad schließt, schwimmen. Ja. Von hier aus können Sie später das Geschehen im Schwimmbad beobachten, ohne selbst gesehen zu werden. Wir führen Ihnen die Mädchen vor. Ich will die da, die da. Nein, nein, die geht nicht. Das ist ein Kurgast. Also, wir führen Ihnen abends die Mädchen vor und dann können Sie sich eins aussuchen. Ich will aber die da. Schauen Sie sich doch erst mal die an, die wir Ihnen liefern. Es sind heute besonders leckere dabei. Wann werden denn die Mädchen gebracht? Zwischen 9 und 10. Nun, bis dahin können Sie noch ein wenig entspannen. Sie können eine Massage haben, die Sauna benutzen. In Ihrem Pavillon wird Ihnen ein Abendessen serviert. Danke, kein Bedarf. Kommt noch jemand außer mir heute Abend? Noch zwei. Sehr nette Herrschaften. Aber keine Sorge, Stammkunden von uns waren bisher immer zufrieden. Semyon, begleite unseren Gast auf seine Party. Bitte sehr. Hier entlang. Grushin ist tot. Der Arzt hat es mir eben gesagt. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Seit Wochen schon. Beruhigen Sie sich, Eduard Petrovich. Beruhigen Sie sich. In der Stadt geht irgendetwas vor. Und ich fürchte das Allerschlimmste. Was sollen Sie schon zu fürchten haben? Dass wir nicht allein sind. Eine andere Organisation? Machen Sie den Teufel nicht an die Wand. Es ist doch nicht das erste Mal, dass Sie einen Mann verlieren. Aber es ist das erste Mal, dass ich nicht weiß, wer ihn beseitigt hat. Ich finde Sie übertreiben. Fast nichts in dieser Stadt geschieht gegen Ihren Willen. Sie kontrollieren die legalen Geschäfte, Sie kontrollieren die illegalen Geschäfte, Sie kontrollieren den Bürgermeister, Sie kontrollieren die Polizei. Und nun soll diese eine Leiche... Ja, ich weiß, ich weiß. Sie glauben, Sie befinden sich im ersten Teil von der Pate. Und ich bin Marlon Brando. Oder noch besser, Dr. Mabuse. Aber wer sind Sie, Starkov? John Wayne? Hier ist nicht Hollywood. Idealisieren Sie nicht. Handeln Sie. Grushin hat noch etwas gemurmelt, bevor er starb. Er nannte einen Namen. Makarov. Makarov, Makarov, Makarov. Das ist wenig. Kein wirklicher Anhaltspunkt. Alle Makarovs in der Stadt abzuchecken, dazu fehlt Ihnen die Zeit. Vermutlich ist er gar nicht von hier. Was schlagen Sie vor? Wir müssen das Sanatorium im Blick behalten. Grushin muss in der Doline auf etwas gestoßen sein. Möglicherweise bloß ein paar Prostituierte und ihre Zuhälter, die sich von Grushin gestört fühlten. Sie wissen ja, wie er war. Wenn wir da jemanden reinsetzen, kriegt er vielleicht raus, wer dieser Makarov ist. Können Sie einen von Ihren Polizisten abstellen? Machen Sie Witze. Wir ersticken sowieso schon in Arbeit. Na schön, dann weihen Sie einen von meinen Leuten an. Ich habe doch einen Verbindungsmann im Sanatorium. Selbstverständlich. Und Ihre Schlüssel. Angenehmen Aufenthalt. Ich höre, es gibt etwas zu löten. Wie meinst du das? Du Schlawiner, du. Du weißt schon, gibt's Neuzugänge? Nichts Besonderes. Ach ja, ein Rückenschaden aus Moskau. Wird dir nicht gefallen. Habe ich noch gar nicht gesehen. Die war fast den ganzen Tag auf ihrem Zimmer. Man hört immer zu Schreibmaschinen geklapper. Nummer 513 neben der alten Walter. Neben der Walter? Aber das ist doch ein Doppelzimmer. Sie wollte eben arbeiten und nebenbei ihren kaputten Rücken richten lassen. Ah, und dass du ihr gleich ein Doppelzimmer... Man muss leben, Jenja. Man muss leben. Wir sind wohl Zimmernachbarn. Ich störe doch nicht. Ich bin Regina Arkadjewna Walter. Ah, ja, angenehm. Anastasia Pawlowna Kamenskaja. Ich höre aus Ihrem Zimmer immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Oh, tut mir leid, wenn ich Sie störe. Ach, machen Sie eine Pause, Anastasia Pawlowna. Sie haben heute schon genug getippt. Und beim Abendessen waren Sie auch nicht. Haben Sie nicht wenigstens Lust auf ein paar Kekse? Nein, bitte keine Kekse. Aber Sie haben recht. Genug geschuftet. Auch einen Kaffee? Ah, umso besser werde ich schlafen können. Na, meine Liebe, das sage ich Ihnen gleich. Ich besuche Sie heute zum ersten und zum letzten Mal. Ach ja? Und warum? Weil Sie jung sind, Nastjenka, und außerdem viel beschäftigt. Meine Besuche könnten Sie verärgern. Ich mag das nicht, wenn man mich nur aus Höflichkeit erträgt. Ach, Sie werden rot. Ich habe also doch recht. Nehmen Sie Zucker? Darf ich nicht. Sind Sie Übersetzerin? Wie haben Sie das herausgefunden? Ach ja, so Schreibmaschine, Wörterbücher. Kindchen, das ist nun wirklich kaum zu übersehen. Etwas Wissenschaftliches? Nein, nein, Krimis. Krimis? Oh, überraschend. Eine junge Frau wie Sie, gebildet, fleißig, nicht belastet von solchen Problemen wie Sex. Sie müssten eigentlich Sartre mögen. Oder Hesse. Hesse? Ja, zur Not Nabokov. Warum sollte ich Ihrer Meinung nach mit Sex keine Probleme haben? Ach, das ist ganz einfach. Sie kommen in ein Sanatorium, das zu Recht den Ruf eines Saustalls genießt. Exakt die Hälfte der Zimmer sind Einzelzimmer. Interessant. Sie kennen sich gut aus. Ja, kein Wunder. Ich wohne in der Stadt und mache zweimal im Jahr Chor in der Doline. Ich bin Musiklehrerin, müssen Sie wissen. Ja, inzwischen natürlich in Rente. Richter, Sokolow, Petrov, diese Namen, die sind Ihnen doch sicher geläufig. Kommen mir irgendwie bekannt vor. Ah, sehen Sie? Aber wer hat diese weltbekannten Virtuosen entdeckt? Wer war Ihre Lehrerin? Ich ahne es. Ja, nun trete ich kürzer. Hab aber noch einige Privatschüler. Man hört nie auf, Gold zu waschen. Man siebt den Sand, klaubt die Körnchen auf, gießt sie zu Barren und am Ende kommt ein Juwelier daher und formt das Gold zu Schmuckstücken und wird an seinen Preziosen reich und berühmt. Und die Welt vergisst die Goldwäscherin. Ja. Aber das Schlimmste ist, immer müssen sie lächeln, lächeln, lächeln. Du musst lächeln, Püppchen. Lächeln. Und wenn ich ihm nicht gefalle? Du siehst die Kamera später. Wir drehen alles mit. Wenn du willst, behalten wir dein Video im Archiv. Kunden haben wir viele. Deine Chancen sind gut, so wie du aussiehst, Schatz. Wie lange dauert das mit der Antwort? 3 oder 4 Tage. Du bleibst hier in der Nähe. Futter und Pennplatz gehen auf die Firma. Nur eins. Die Wohnungen, die wir dich bringen, darfst du nur mit uns verlassen. Warum so streng? Jeder Job hat seine Tücken. Keine überflüssigen Fragen. Bitte los jetzt. Ist mein Make-up so okay? Ja, gut so. Geh. Tatsächlich, die Ähnlichkeit ist verblüffend. Die gehört Ihnen. Danke. Ich habe eine andere im Blick. Eine andere? Warten Sie doch ab, sage ich. Ich dachte... Ohne jeden Zweifel, man braucht Sie nur ganz wenig zu schminken. Größe, Haar, Gesicht, alles passt. Und die Mädchen? Sie haben ihr Mädchen versprochen. Die ist ja schon fast 20, unglaublich. Geduld, meine Herrschaften. Wenigstens einen Wunsch haben wir heute Abend erfüllen können. Ich will zurück in mein Apartment. Semyon bringt Sie hin. Und vergessen Sie den Jungen nicht. Das ist ganz wichtig. Wird nicht vergessen. Ein Jungen will der. Was ist das denn für ein Vogel? Warum bezieht sie in einem Kurhotel, das halb leer steht, ausgerechnet ein Zweibettzimmer? Jelena Jakowlewna wollte eben etwas dazu verdienen. Dummerweise hat sie vergessen, dass man vor 3 Wochen aus Moskau für die Dame ein Einzelzimmer bestellt hat. Dennoch lässt sie sich auf den Handel ein. Wer hat angerufen? Irgendeine Behörde, angeblich. Den Zettel hat Jakowlewna verschlagen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Du musst an diese Kamenskaya herankommen. Oh, da kann ich dir gefallen. Lupa in Fabula. Sie sieht sehr mürrisch aus. Und wir hoffen, dass es nur der Rücken ist. Ich trete den Rückzug, mein Lieber. Viel Glück. Gestatten Sie? Mein Name ist Jenja Schachnowitsch. Sie wollen ein wenig aus dem Fenster schauen. Sie? Sie möchten wohl gern ein wenig nach draußen schauen. Einen anderen Grund gibt es kaum, sich ausgerechnet hierher zu setzen. Aber übrigens, es ist schon kurz vor 10. Draußen ist es stockduster. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Test bestanden. Auf originelle Weise haben Sie mir zu verstehen gegeben, dass ich Sie nicht behelligen soll und sind dabei noch einigermaßen höflich geblieben. Anastasia Pawlowna, Sie sind unvergleichlich. Sie lehnen es also kategorisch ab, meine Bekanntschaft zu machen? Wozu? Sie wissen sowieso schon genug über mich. Name, Vatersname, dass ich originell und unvergleichlich bin. Was wollen Sie sonst noch wissen? Nicht böse sein, Anastasia. Ich habe bloß meinen Status als Hauselektriker ein wenig missbraucht, um an der Rezeption zu erfahren, wie dieses fleißige Lieschen aus Nummer 513 heißt, das den ganzen Abend auf seine Schreibmaschine eingehackt hat. Junger Mann, ich habe Augen im Kopf. Sie sind jung, gut aussehend, voller Kraft. Ich bin älter, schwer angeschlagen und vor allem als Frau völlig unattraktiv. Ich muss also zum Schluss kommen, dass Sie irgendetwas anderes von mir wollen, als mit mir ins Bett zu gehen. Fällt Ihnen dazu nichts mehr ein? Dann wünsche ich alles Gute. Gnädige Frau, Sie haben ein zauberhaftes Lächeln. Das habe ich aus dem Kino. Asanov ist ebenfalls versorgt. Welche nehmt ihr für ihn? Eine Streunerin. Semyon hat sie am Bahnhof aufgegriffen. War gar nicht so einfach. Klappe hilft Kotik beim Abbauen. Ja, auch das. Sie fällt unter Kategorie B. Du weißt, wie vorsichtig wir das Kontingent für diese Kategorie auswählen müssen. Mach dir keine Sorgen, Damir. Niemand wird sie hinterher vermissen. Wir drehen gleich morgen. Drehbuch und Musik sind fertig. Ich will kein Risiko. Sogar für Marzes Jungen haben wir eine Lösung gefunden. Sehr gut. Makarov hat es mir erzählt. Aber es gibt noch ein Problem mit Zarib. Er verlangt partout ein Mädchen, das nicht aus unserem Kontingent stammt. Ihm gefällt eine von denen, die hier im Sanatorium zur Kur sind. Lässt sich einfach nicht davon abbringen. Ihr müsst einen ähnlichen Typ auftreiben. Auf die Entfernung kann er ihr Gesicht unmöglich erkannt haben. Oh ja, langweilige Visage. Ja, Größe 1,75 bis 77, Gewicht so um die 66... Oberweite 80, Taille zwischen 64 und 68, Hüfte 100. 0815, das kriegt ihr hin. Und dann sagt die frigide Kuh zu mir, mein Lächeln habe ich aus dem Kino. Klasse, Frau. Und lässt mich stehen. Wer war das? Tut nichts zur Sache. Gut aussehen allein genügt eben nicht. Ja, du würdest so eine um den Finger wickeln. Wetten wir? Wetten wir? Einsatz 100.000. Seid ihr verrückt? Wer ist wirklich der Staraufreißer? Es geht um alle alleinstehenden Frauen im Sanatorium. Wer, welche bestimmen wir per Los? Na, jeder von uns legt 100 Riesen auf den Tisch. Gewinnst du, steckst du unsere 200.000 ein. Verlierst du, teilen wir uns deinen Einsatz. Soweit klar? Nichts leichter als das. Wenn eine Frau nicht rumgekriegt hat, erhöht sich der Betrag aufs Doppelte. Schöne Sache. Aber eins muss klar sein. Eine Frau erobern heißt, ihr Einverständnis zu bekommen. Bedingung muss sein, dass die Dame nicht weniger als 6 Stunden mit euch zusammen ist. Allein auf ihrem Zimmer. 6 Stunden, das ist Höchstleistung. Und wie wollen wir das kontrollieren? Jeder muss über alles berichten, was er von seiner Partnerin erfahren hat. Woher sie kommt, mit wem sie Umgang hat, wer ihre Zimmernachbarn sind, wie viele Massagen in der Woche. Kurz alles, was sich nachprüfen lässt. Je mehr einer erzählen kann, umso länger hat er sich unterhalten. Geld fürs Schwafeln. Ganz simpel. Also, ich schreib die Lose. Ganz schön clever. Und ich hatte mir das so schön ausgemalt. Mädchen kennenlernen, ab in die Büsche und dann gehe ich ins Kino und komme, um euch ganz inspiriert was vorzulügen von wegen schwerer Kindheit und wie ihr Säufervater sie mal geprügelt hat. Na komm, sieh. Oh nein! Oh, komm, zeig mal. Oh, die! Entschuldigen Sie mal, müssen Sie die ganze Zeit hinter mir herlaufen? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie es wäre, sehr viel Geld zu haben? Sie könnten sich auch mal ein paar hübsche Sachen... Geld? Lassen. Geld? Wie viel? Wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen 50.000. klar, will ich ja damit. Na ja, nicht einfach so. Ja, dann will ich sie. Sie müssen überhaupt nichts dafür tun. Wir spazieren nur ein wenig durch den Herbst. Sie erzählen mir von ihrer Kur, über ihren Arzt, ihre Massagen, welche Arschlöcher sich sonst an sie herangemacht haben. Und dann gehen wir auf ihr Zimmer. Dachte ich's mir doch. Nein. Sie machen ruhig ihren Kram. Ich lese derweil ein Buch und gegen Mittag verdufte ich wieder. Und die 50.000? Morgen früh. Wenn Sie erlauben, dass ich später noch einmal bei Ihnen vorbeikommen darf, bringen wir es Ihnen auch gerne heute Abend. Hören Sie, junger Mann, wenn Sie 50.000 übrig haben, dann holen Sie sich besser einen Dachdecker. Denn Sie haben einen Dachschaden. Ach. Da ist er. Jetzt verstehe ich. Makarov ist ein Genie. Das war meine Idee. Statt einem Kind schiebt ihr ihm einen Zwerg unter. Darauf wäre ich nicht gekommen. Das glaube ich dir sogar. Ich nehme an, Sie erwarten mich. Du bist Vlad? Ja. Nenn mich einfach Doktor. Das ist Semyon. Hallo. Hallo. Na, gehen wir. Ja, klar. Moment, geht ihr schon mal zum Wagen? Ja, hallo. Wie, Sarip? Scheiße. Wir erledigen das auf dem Rückweg. Hallo, Schwiegervater. Hier ist Nastja. Nastjenka, wie geht es dir denn? Beschissen. Och, Liebes, was ist denn? Ist es der Rücken? Nicht nur. Ich nehme hier mehr Schlammbäder als nötig. Ich kapiere nicht, wieso Sie für Ihren Film nicht auch einen gewöhnlichen 8-jährigen Jungen nehmen können. Fragen Sie einen beliebigen Grundschüler. Der wird glücklich sein und sich kostenlos filmen lassen. Wir brauchen keinen jungen Rotzlöffel, sondern einen wirklich großen Schauspieler. Er muss imstande sein, ein gewisses Feeling zu vermitteln. Und außerdem muss er musikalisch sein. Und wir wissen, dass du ein gutes Gefühl für Musik hast, Vlad. Ach Quatsch, ich brauche das Geld. Und zwar sehr schnell, sonst drehe ich durch. Da sind wir. Entschuldige, dass wir nicht mit reinkommen. Wir haben es eilig. Und wie gesagt, das Apartment unter keinen Umständen verlassen. Ist es klar? Ja. Hier, die Schlüssel. Und hör dir schon mal die Kassette an. Na los, mach hin! Was ist mit Sarip? Abgehauen, Richtung Stadt. Schleicht der Kaminska ja nach. Verdammte Scheiße. Ich ruf dich nächste Woche wieder an, ja? Na klar. Versuch vor allem, dich ein wenig zu entspannen, Kind. Dachte ich's mir doch, da ist er. Er ist noch nicht bei ihr. Schnapp ihn dir. Wo willst du hin, mein Freund? Hey, lass mich doch los, du! Auto fahren können Sie in diesem Nest. Und mit dir soll ich spielen? Ich hoffe, das ekelt dich nicht so sehr. Ach, ich mach alles mit. Bist du ein richtiger Profi-Schauspieler? Du glaubst wohl, Zwerge taugen nur für den Zirkus. Och, sei doch nicht gleich so böse. Ich habe so kleine wie dich eben noch nie gesehen. Jetzt hast du einen gesehen. Kennst du das Drehbuch schon? Nee. Die haben mir gesagt, die Mama schimpft immer mit dem Sohn und aus Rache träumt der davon, sie zu vergewaltigen. Was für ein Quatsch. Aber mit dir könnte es sogar interessant werden. Ich hab's noch nie mit einem Lilliputaner gemacht. Spar dir deinen Humor für deine Bettgesellen. Lass uns proben. Hier. Am Rande ist die Zeit den Minuten angegeben. Ich leg meine Uhr auf den Tisch. Pass auf, dass die Zeiten stimmen. Spinnst du? Was willst du denn da proben? Tu, was ich dir sage. Ach, entschuldigen Sie, Sie sind Frau Kamenskaya, nicht wahr? Nein. Aber ich weiß doch, dass Sie es sind. Laufen Sie doch nicht so schnell. Mein Name ist Pavel Dobrynin. Sie waren heute Morgen gar nicht beim Frühstück. Haben Sie verschlafen? Nein. Machen Sie Diät? Nein. Ah, ich hab's. Sie haben woanders übernachtet. Aber sagen Sie nicht ja, sonst brechen Sie mir das Herz. Das Herz eines großen russischen Liebhabers. Ich habe meinen ganzen Mut zusammengekratzt, um Sie anzusprechen. Nun seien Sie doch nicht so frostig, Lady. Darf ich Sie vielleicht zum Abendessen einladen? Nein. Ja, aber warum denn nicht? Ich will einfach nicht. Und damit basta. Und wieso glauben Sie, ich müsse wollen? Hätte ich ja gesagt, hätten Sie auch nicht gefragt, warum. Sie unterstellen, dass irgendetwas zu wollen normal sei und dass etwas nicht zu wollen etwas sei, was einer Erklärung bedarf. In Wirklichkeit verhält es sich gerade umgekehrt, nicht wahr? Das kapiere ich nicht. Das glaube ich gerne. Warum sollte ich mit Ihnen zu Abend essen? Ich kann mir selber ein Menü leisten. Wegen interessanter Gesellschaft? Sie sehen nicht sehr interessant aus. Um Zeit totzuschlagen? Ich langweile mich nicht. Ihr Vorgänger hat wenigstens noch Geld geboten, um mich zu erobern. Und Sie kommen mir mit nichts als Ihrer russischen Selle. Lassen Sie mich in Ruhe. Nadja! Nadja! Ach, die noch. Haha, das ist ja eine angenehme Überraschung. Waren Sie spazieren? Wer war denn dieser Bursche eben? Eine Bekanntschaft aus dem Schlammbad. Darf ich Ihnen einen ehemaligen Schüler vorstellen? Damir. Anastasia. Enchanté, Mademoiselle. Ach, da habe ich doch neulich gemurrt und gemeckert und nun hat man sie doch nicht ganz vergessen, die Alte. Damir ist einer der Schüler, die mir ganz besondere Freude machen. Aber liebe Regina... Doch. Und er hat die Musik zu seinem neuen Film mitgebracht. Also das müssen Sie hören, Anastasia. Ganz, ganz großartig. Wollen Sie mit nach oben kommen? Wäre mir ein besonderes Vergnügen. Ja, gern. Na, merkst du was? Was denn, Vlad? Wir haben genau nach Zeit gespielt. Wir sind fertig und noch immer ist ein Stück Musik übrig. Was meinst du? Bleibt das für den Abspann oder was? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Du machst wohl auch alles mit. Fang nicht wieder von vorne an. Wann wollten die uns abholen? Um 12 haben die gesagt. Und wenn sie viertel nach nicht da sind, soll ich hier übernachten. Hier? Mach dir mal nicht ins Hemd. Ich werde dich schon nicht fressen. Verdammte Scheiße. Semjon, wann hast du Sareb zum letzten Mal gesehen? Nachdem wir ihn aus der Stadt hergeschleppt hatten, habe ich ihn in sein Apartment gesteckt und ihm eingebläut, dass er... Wann war das? Vor 3 Stunden. Er ist weg. Dieser kranke Mistkerl. Wir müssen uns beeilen. Sag Damir Bescheid, dass noch heute Abend Asanovs Bestellung abgewickelt werden muss und gleich morgen früh macht's es. Wo steckt Damir denn? Hält die Kamenskaja in Schach. Sie darf auf keinen Fall in Sarits Nähe kommen. Schlau. Quatsch du nicht rum. Sorg lieber dafür, dass Sarit Ruhe gibt. Was ist mit den beiden Schauspielern für Martsev? Stehen bereit. Und Sarebs Bestellung? Fällt aus. Sie trinken gar nicht. Ich mag keinen Cognac. Nur Martini. Werde ich mir merken. Sie sind so schrecklich aufmerksam. Sie machen sich über mich lustig, oder bilde ich mir das ein? Damir, bei dieser Dame genügt es nicht, Charme und Muskeln spielen zu lassen. Danke. Danke, liebe Regina Arkadievna, dass Sie mir in dieser ernsten Stunde beistehen. Ach, ist das nicht unübertrefflich? Das ist Ihre Musik, nicht wahr? Das muss ich zugeben. Entschuldigen Sie. Ismailov? Ja? Ja, verstehe. Sie müssen schon weg? Ich bin untröstlich, aber ich habe Ihnen ja erzählt, dass ich zum Arbeiten in die Stadt gekommen bin. Wir produzieren hier in einem kleinen Studio. Es gehört anteilig, Zwei Verrückten, die der Meinung sind, das Talent ihrer Kinder werde nicht angemessen geschätzt. Und so reißen sie sich das letzte Hemd vom Leib, nur damit Filme herauskommen, in denen ihre unansehnliche Brut in Hauptrollen zu sehen ist. Die Reichen haben so ihre Schrullen, wissen Sie? Aber Sie haben auch ein paar Spezialitäten im Programm. Oh ja, das hat er. Darf ich Ihnen vielleicht morgen meinen neuen Film vorführen? Ich habe eine Videokopie dabei. Warum nicht? Ah, Starker. Kommen Sie, kommen Sie. Ich höre so wenig von Ihnen. Was gibt's Neues? Hm. Was meint unser Mann in der Doline? Was, deswegen haben Sie mich kommen lassen? Lieber Eduard Petrovich, ein wenig mehr Geduld müssen Sie schon aufbringen. Ja, das sagen Sie immer. Hören Sie, etwas macht mir große Sorgen. Meine Enkelin. Verotschka? Sie benimmt sich etwas geistesabwesend in der letzten Zeit. Ich habe deshalb mitten in der Nacht meinen Psychologen aus seiner Traumdeutung geschreckt. Sie fürchten doch nicht, dass Sie mit Drogen... Drogen? Mein Psychologe hat etwas von sexuellen Perversionen gefaselt. Nun kommen Sie mir mit Drogen. Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Aber ich möchte sofort Meldung haben, wenn Verotschka in der Nähe des Sanatoriums auftauchen sollte. Aber, verehrter Denisow, glauben Sie mir, Ihr Therapeut hat Sie ein wenig nervös gemacht. Sie sollten weniger auf die Psychologie und mehr auf die Polizei vertrauen. Das war nicht Ihr bester Witz, Starkov. Komm mal her, Verotschka. Wir beide üben jetzt eine kleine Szene. Ja, okay. Du bist ein kluges Kind. Hör zu. Ins Zimmer kommt ein älterer Mann. Er ist dein Vater, aber das weißt nur du, er nicht. Mhm. Keiner hat es ihm gesagt. Denn sonst würde er es ja nicht in dich verlieben. Mhm. Dir ist doch klar, dass man sich nicht in seine eigene Tochter verlieben darf. Sonst werden die Kinder missgeboten. Genau, so ist es. Er wird dich bitten... Er wird dich anflehen, er wird mit dir schimpfen. Und dennoch musst du dich weigern. Vielleicht sollte ich es ihm sagen, dass er mein Papa ist. Dann checkt das gleich. Nein, Verotschka, genau das ist es ja. Das soll so ein Spiel sein. Du weigerst dich, obwohl du ihn liebst. Du willst es ihm doch schön machen. Mhm. Auch wenn heiraten nicht geht. Alles andere geht schon. Oder nicht? Na klar. Sehr gut. Ein schlaues Mädchen wie dich findet man selten. Was ist los? Worauf warten wir noch? Ja, alles klar. Lass uns anfangen. 7:15. Die kommen nicht mehr. Wir können aufhören zu proben. Legen wir uns hin. Kommst du? Du darfst mich nicht anlügen, Sveta. Versprich mir, dass du die Wahrheit sagst. Gut, ich verspreche es. Ich frage dich, Sveta, haben sie dir gesagt, was in den letzten 6 Minuten des Films passiert? Bitte, Sveta. Ja. Sie haben es mir gesagt, ja. Ficken werden wir beide. Wir machen ein Porno. Also haben sie dich angelogen. Was meinst du? Sie werden dich töten. Komm her, mein Liebes. Komm her, ja? So ist es gut. Fass dahin. Fass mich da an. Nein. Nein, bitte nicht. Du willst nicht. Was ist denn, mein Engelchen? Du tust mir weh. Dann willst du nun tun, was ich dir sage? Hier, fass mich hier an. Aua, hör auf. Du Hure, du kleine Nutte, ich werde es dir zeigen. Aber was sollen wir denn bloß machen, Vlad? Wir müssen von hier verschwinden, bevor sie kommen. Der Mist ist, dass wir nicht wissen, wohin. Überall werden wir auffallen. Ein hübsches Mädchen in Begleitung eines Lilliputaners. Ein malerisches Paar, muss man zugeben. Und wenn wir uns einfach in irgendeinem Keller verstecken und abwarten? Svetlana, du vergisst, dass ich an der Nadel hänge. Kannst du dir vorstellen, wie es mir morgen geht? hör zu. Wir hauen ab, halten ein Taxi an und lassen uns an den Bahnhof bringen. Ich habe noch etwas Geld, da können wir was besorgen. Bist du noch bei Trost? Mitten in der Nacht arbeiten nur noch die Mafiosi. Wenn wir ein Taxi nehmen, fallen wir denen direkt in die Hände. So geht das doch aber nicht, Vladicek. Wenn du überall nur Verbrecher siehst, dann gibt es überhaupt keinen Ausweg. Nein, nein. Wenn überall Verbrecher sind, muss man sich eben an die Verbrecher halten. Denk mal nach. Die Stadt, aus der du kommst, wie viele Sektoren hat sie? Was für Sektoren? Stadtteile? Wie viele Mafia-Clans kontrollieren das Gebiet? Woher soll ich denn das wissen? Bist du jetzt vollständig übergeschnappt? Es gibt Städte mit 4, es gibt Städte mit 2 Sektoren und einige mit 10. Begreifst du, worauf ich hinaus will? Nein, ich begreife kein Wort. Wenn wir es hier mit einem bestimmten Clan zu tun haben, dann müssen wir uns einfach an die Konkurrenz wenden. Ich weiß auch schon, wie wir das machen. Semyon ist immer noch nicht zurück. Er soll die Leiche des Mädchens in den Keller schaffen. Er hat Zarib wohl noch nicht gefunden. Wir müssen höllisch aufpassen, dass Zarib nicht auf die Kamenskaya trifft. Vielleicht quatscht sie noch mit der Alten. Ich gehe gleich mal hin. Beginnt ihr schon mal mit den Vorbereitungen für die erste Einstellung. Wir müssen den Film für Marzev morgen in aller Herrgottsfrühe sehr rasch hinter uns bringen. Und dann nichts wie weg. Na sowas. Guten Abend, Nikolai. Haben Sie jemanden gefunden, dem Sie Ihre 50.000 schenken können? Nein, habe ich nicht, aber ich bin dennoch bester Laune. Setzen Sie sich doch, rauchen wir eine. Heute Morgen habe ich Ihretwegen einen Hunderter verloren und heute Abend habe ich ihn schon wieder zurückgewonnen. Wieder Ihretwegen. Wie das? Der Preis steigt proportional. Heute Morgen waren 100.000, heute Abend schon 200.000 auf Sie gesetzt. Sie haben Pavel abblitzen lassen und ich habe meinen Hunderter zurückgewonnen. Nicht schlecht. Wer hat sich dieses Spielchen ausgedacht? Lassen Sie mich raten. Zhenya Shachnovich? Sie kennen ihn? Ja, aber natürlich. Der hat schon versucht, mich Widerspenstige zu zähmen, bevor er sie beide ins Geschäft hineingezogen hat. Aber seien Sie nicht traurig, ich habe auch ihn abgewiesen. Und ich dachte, er selber fängt gar nichts an. Er fragt immer nur uns aus, was wir über Sie wissen. Und? Was ist das? Buchstäblich jede Kleinigkeit. Wohin hat die Kamenskaya sich umgedreht? Zu wem hat sie hingesehen? Was hat sie gesagt? Dieser Fuchs, dieses Schlitzohr. Kein Ton hat er davon gesagt, dass er sie schon kennt. Entschuldigen Sie. Sie gehen? Wir reden morgen weiter. Haben Sie eine gute Nacht. Ach, ja, aber Ihre Zigaretten. Ihre Zigaretten. Hallo? Wer ist denn? Semyon? Nikolai. Was machst du denn hier? Ich dachte, du bist im Knast. Wer ist das? Was ist mit Ihnen? Der sieht aber sehr blass aus. Nein, nein, nein, hör auf! Nein! Nastja! Anastasia! Liebe, wo stecken Sie denn? Damir? Warum brüllen Sie so? Was ist mit Ihnen? Ich dachte, Sie seien bei Regina Walter und dann habe ich Sie überall gesucht. Und warum? Meine Arbeit war früher erledigt als befürchtet. Es tat mir so leid, Sie mit der langweiligen Lehrerin alleine lassen zu müssen. Und dabei habe ich doch ein wenig die Hoffnung, Ihnen noch heute Abend meinen Film vorführen zu dürfen. Auf meinem Zimmer. Ah ja. Auf Ihrem Zimmer. Darf ich du sagen? Nastja, ich bin ein erwachsener Mann. Wenn ich dich auf mein Zimmer einlade, dann nur, um dir meinen Film zu zeigen. Du kannst mir morgen früh erzählen, warum du das alles arrangiert hast. Gehen wir? Du kennst vielleicht dieses Herbstgedicht unseres Alexander Sergejewitsch Puschkin. Ah, wie dumm, meine Zigaretten. Entschuldige, ich muss sie auf der Bank vergessen haben. Komm, nicht zurück. Hier habe ich Zigaretten für dich, eine ganz neue Packung. Auch noch meine Marke? Du hast sie dir gemerkt? Wenn ich schon nicht deinen Martini parat habe. Bleib bei beeil dich doch, mach's schnell. Wenn die Typen das hier sehen, dann drehen die einen ganz anderen Film mit uns. Du musst die Nerven behalten, Sveta. Bleib cool, bleib ganz cool. Schlag die Scheibe ein, wir müssen hinten raus. Vorne könnten sie uns sehen. Und jetzt, Freunde, ein Hollywood-Abgang. Los, lauf, Sveta, lauf! Frau Kamenskaja? Frau Kamenskaja! Ach, Sie? Haben Sie ein Einzelzimmer für mich gefunden? Kommen Sie schnell mit raus. Ein Polizist ist für Sie da. Will er mich heiraten? Was soll das heißen? Oder mit mir zu Abend essen? Bittet er viel Geld für mich? Was reden Sie denn? Er will ein Protokoll aufnehmen. Eine Formalie, sagt er. Dann ist es ernst. Ich komme. Haben Sie nicht gehört, dass ein Toter gefunden worden ist? Nikolai Alferow? Sie kannten ihn doch. Nikolai? Man hat ihn erdrosselt. Und werfen Sie nicht wieder mit Wackelbäuschen nach mir, Starkow. Eduard Petrovich, ein wenig Geduld. Eduard Petrovich, vertrauen Sie der Polizei. Damit ist jetzt Schluss. Eduard Petrovich, wir haben die Situation unterschätzt. Was spielt sich in diesem gottverdammten Sanatorium ab? Erst geht Gruschin drauf. Unser Mann vor Ort findet absolut nichts heraus. Und jetzt schon wieder ein Mord. Sitzen Sie nicht da wie bestellt und nicht abgeholt. Wir haben unseren besten Mann auf die Sache angesetzt. Er wird ihn finden. Wen finden? Makarov. Wir glauben, dass dieser Makarov der Kopf einer neuen Organisation ist, die geschützt vom Kurbetrieb der Doline einen Prostituiertenring aufbaut. Toll. Das ist genau das, was ich Ihnen bereits vor einer Woche gesagt habe. Die anderen sind da. Übrigens haben wir einen erstaunlichen Fang gemacht. Eine Nutte und ein Kind von etwa 8 oder 9 Jahren. Die Frau sagt, dort, wo sie untergebracht gewesen seien, habe es gebrannt. Und das erzählen Sie mir erst jetzt. Ich hab's natürlich checken lassen. Die Sache mit dem Brand stimmt. Viel los letzte Nacht. Gegen 3 Uhr früh melde Pavel Dobrynin, der Zimmergenosse von Alferow, dem Nachtdienst der Doline, dass sein Freund tot im Bett liegt. Und kaum eine halbe Stunde später fängt es am anderen Ende der Stadt an zu brennen. Wo ist die Frau? Bei uns. Lassen Sie sie herbringen. Bei der Polizei ist sie nicht sicher genug. Name, Vorname, Vatersname. Kamenskaja. Anastasia Pavlovna. Geburtsjahr und Ort? Moskau 1960. Wohnadresse? Moskau. Scholkowskoje Chaussee 42, Wohnung 51. Arbeitgeber? GUWD, Oberste Kriminalbehörde Moskau. Mir hat man gesagt, Sie übersetzen Kriminalromane. Eine Nebenbeschäftigung. Hm. Kannten Sie Nikolai Alferow? Ja. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Gestern Abend gegen 11. Er saß im Park des Sanatoriums auf einer Bank. Wir rauchten und plauderten ein wenig. Um was ging es? Genosse Oberleutnant, wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann, würde es mich freuen... Nein, danke. Wir kommen auch ohne Ihre Hilfe zurecht. Beantworten Sie nur meine Fragen. Über was haben Sie mit Alferow gestern Abend geredet?